Heute möchte ich einen Blick auf einen stark unterschätzten Autor werfen. Ja, vielleicht den unterschätztesten aller Zeiten. Carsten Dorfs Romane zeichnen sich durch ihre sprachliche Raffinesse aus, durch ihren Einfallsreichtum, ein diffiziles Einfühlungsvermögen zu seinen Figuren und eine enorme Detailkenntnis historischer Werke, zu denen er in seinen Büchern durchwegs stark Bezug nimmt. Ja, seine Bücher sind gespickt mit Querverweisen, Zitaten und Anspielungen auf andere Werke, und es würde Jahre dauern, sie alle aufzulisten. Es gibt mehrere Theorien darüber, warum Dorfs Romane nie wirklich in den Literatur-Mainstream vordringen konnten. Manche halten sie für zu trist, andere für zu komödiantisch. Und wieder andere sagen, es liegt an eben jenen Querverweisen, von denen Dorfs Bücher nur so überquellen. Letztere Theorie möchten wir uns kurz genauer ansehen. Dorfs Werdegang ist im Vergleich zu seinen literarischen KollegInnen ein etwas sonderbarer. Als 7-jähriger Junge flüchtete er während eines Hurrikans in den Sturmschutzbunker eines Nachbarn. Der Nachbar starb während des Sturms und der kleine Carsten war so leider die nächsten 30 Jahre in besagten Bunker gefangen, bis ihn eines Tages ein Jogger zufällig entdeckte. In diesen 30 Jahren ernährte sich Carsten Dorsch ausschließlich von Tomatensuppe und Bohnen aus der Dose und las sämtliche Bücher, die in dem Bunker vorhanden waren. Die Bücher im Bunker waren Ein Fall für dich und das Tigerteam, Teil 576, Geisterspuk im Altenheim, von Thomas Brezina, sowie eine Bedienungsanleitung für die bunkerinterne Mikrowelle zum Aufwärmen von Dosennahrung. Laut eigener Aussage fand Carsten Dorsch seine Liebe zum Schreiben von eigener Literatur, indem er immer und immer wieder Ein Fall für dich und das Tigerteam, Teil 576, Geisterspuk im Altenheim, sowie die Bedienungsanleitung der Samsung MS23K 800 Watt Mikrowelle las. Seine Bücher enthalten dementsprechend ebenfalls ausschließlich Zitate, Verweise und Anspielungen auf diese beiden Werke, die in der Geschichte der Weltliteratur leider viel zu wenig Beachtung finden, sodass die meisten Leser von Dorfs Romanen seine genaue Kenntnis dieser Werke nicht richtig zu würdigen wissen. Beispielsweise sein grandioser Roman »Die kaputte Mikrowelle in Zimmer 34«, in dem 4 Jugendliche der Bewohnerin eines Altenheims dabei helfen, herauszufinden, wo die seltsam geisterhaften Geräusche aus ihrer Mikrowelle herkommen, ist ein Musterbeispiel eines psychologischen Thrillers und verbindet gekonnt literarische Elemente und Motive nicht nur aus dem Buch »Ein Fall für dich und das Tigerteam, Teil 576, Geisterspuk im Altenheim« von Thomas Brezina, sondern auch aus dem Werk »Bedienungsanleitung der Samsung MS23K 800 Watt Mikrowelle«. Auch sein zweiter Roman mit dem Titel »Der Geist in der Mikrowelle im Altenheim« ist ein grandioses Beispiel dafür, wie sich altbekannte historische Stoffe in neuem Gewand erzählen lassen. Die historischen Stoffe in diesem Fall sind die Bedienungsanleitung der Samsung MS23K 800 Watt Mikrowelle sowie das Buch »Ein Fall für dich und das Tigerteam, Teil 576, Geisterspuk im Altenheim« von Thomas Brezina und das neue Gewand, in dem sie erzählt werden, ist ein etwas anderes Altenheim mit Klimaanlage und eine Mikrowelle, die eine lustige Melodie spielt, wenn sie das Essen fertig erhitzt hat. Eine lustige Melodie? Oder etwa das Läuten einer Friedhofsglocke? Dorsch spielt gekonnt mit unseren Erwartungen und unterwandert sie immer wieder von Neuem. So etwa auch in seinem dritten Roman, »Die geisterhafte Mikrowelle aus dem Altenheim«, in dem der Geist einer verstorbenen Mikrowelle die armen Bewohner eines Altenheims terrorisiert. Eine wirklich außerordentlich gut gelungene Adaption des altherbekannten Themas von Geisterheimsuchungen in Altenheimen, erweitert durch das Motiv der Samsung MS23K 800 Watt Mikrowelle. So oder so, Dorfs Romane sind immer eine Empfehlung wert. Und noch heute läuft es mir kalt den Rücken hinunter, wenn meine Suppe endlich heiß ist.